Tanz dich mal in deine Freiheit. Tanz dich mal in deine Freiheit, sagt der Herr. Tanz dich mal in deine Freiheit. Also als ich mich vorbereitet habe auf den Gottesdienst, habe ich wirklich gesehen, wie wir aufstehen, also besonders die, die das Gefühl haben, dass sie sich eigentlich eher in einem Gefängnis hier unten befinden und einfach mal aufstehen, sich gegen diese angeblichen Gefängnistüren stemmen und dann da rausgehen in diesem Bewusstsein, dass Christus uns befreit hat. Und wenn das irgend möglich ist, also man kann da hier den Gang hoch und runter abpesen und man kann sich auch von seiner Position, an der man sich befindet, wirklich mal wegbewegen. Und ich sag euch, es macht einen Unterschied, wenn du deinen Körper mit einsetzt, um aus dem ganzen Ausdruck zu verleihen, was der Herr wirklich für uns getan hat. Ja, es ist wie eine Handlung, wie so eine prophetische Handlung, aber es ist, wenn du das im geistlichen Raum tust, sozusagen, und sagst, so, jetzt ist aber mal Schluss hier mit lustig, ja, jetzt ist mal wirklich genug, ich gehe aus diesem Gefängnis raus. Ich habe da lange genug drin rumgesessen. Ich habe mich lange genug von diesen blöden Mauern irgendwie beeindrucken lassen. Ich trete raus und ich trete ins Land der Freiheit. Ich trete ins Land der Freiheit. Und wenn du das jetzt nicht durch Pesen im Raum irgendwie ausdrückst, dann beweg dich wenigstens auf deinem Platz und schieb mal diese Mauern weg, die dich in irgendeiner Form noch in irgendwie begrenzt haben. Die Präsenz Gottes ist so hier, ist so im Raum, die ist so dabei, alles wegzuräumen, was dich gefangen hielt oder in irgendeiner Form dir irgendwie ein Korsett angelegt hat. Das ist ja völlig unwichtig. Und tritt raus. Ich trete raus. Ich trete raus. Ich trete einfach raus. Ich trete raus. Ich trete raus. Ich trete einfach raus. Ich trete raus. Ich trete raus. Ich trete einfach raus. Ich trete raus. Ich trete raus. Ich trete einfach raus. Ich trete raus. Ich trete raus. Betritt das Land der Freiheit. Ich trete raus. Ich trete raus. Ich gehe ins Land der Freiheit. Ich gehe raus. Ich trete raus. Ich gehe ins Land der Freiheit. Ich trete raus. Ich trete raus. Ich gehe ins Land der Freiheit. Halleluja. Da ist Heilung. Da ist Freiheit. Da ist Frieden. Da ist Freude. Da ist Vergebung. Halleluja. Für manche ist da sogar Schlaf. Ich trete heraus. Ich trete heraus. Ich trete heraus. Und gehe hinaus. Ins Land der Freiheit. Ins Land der Freiheit. Ins Land der Freiheit. Ins Land der Freiheit. Und wir lösen die Ketten in Jesu Namen. Ich löse die Ketten in Jesu Namen, die der Teufel euch umgelegt hat. Ich löse die Ketten in Jesu Namen. Halleluja. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Weg mit diesen Ketten, Herr. Auf ins Land der Freiheit. Jesu Namen. So ist das. Ein Lied auf meinen Lippen, das ist das Lied der Freiheit. Ein Lied auf meinen Lippen, das ist das Lied der Freiheit. Ich sing, oh Halleluja, Halleluja, Freiheit. Im Land der Freiheit. Wir stehen im Land der Freiheit. Wir stehen im Land der Freiheit. Wir stehen im Land der Freiheit. Wir stehen im Land der Freiheit. Wir stehen im Land der Freiheit. Wir stehen im Land der Freiheit. Wir stehen im Land der Freiheit. Wo die Liebe ist. Joy in the presence of the Lord. There is joy, joy, joy in the presence of the Lord. There is joy, joy, joy in the presence of the Lord. There's joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy. There is joy, joy, joy in the presence of the Lord. There is joy, joy, joy in the presence of the Lord. Joy, joy, in the presence of the Lord. Joy. In the presence, there in is the joy. Presence. And there is peace, peace, peace. In the presence of the Lord. And there's peace, peace, peace. In the presence of the Lord. There's peace, peace, peace. Oh, in the presence peace. Of the Lord. Halleluja. Manchmal muss der Leib Christi einfach ein Tänzchen wagen, weil die Wahrheit ist, dass du frei bist. Das ist die Wahrheit. Halleluja. Es singt in mir immer noch weiter. Let us dance, dance, dance in the presence of the Lord, in seiner Gegenwart. Er will mit dir tanzen. Und das ist auch einer der größten Errungenschaften von seinem Weg ans Kreuz, von seinem Werk, dass wir mit ihm tanzen können, dass wir damit auch mit Gott tanzen können. Halleluja! Das ist das größte Sehnen von Gott, mit dir zu tanzen. Wow! Weil Tanzen hat immer, da entsteht so eine Sensibilität füreinander. Ich bin auf dem Land groß geworden, mit großen Landhochzeiten und schon als Kind habe ich getanzt und das mitbekommen. So. Und es ist so in mir drin. Was passiert im Tanz? Da entsteht immer eine Sensibilität füreinander. Ein immer mehr miteinander schwingen. Und wenn man dann Paare sieht, die wirklich total schön anzuschauen sind im Tanz, die sind einzeln und doch sind sie irgendwie auch Einheit. Halleluja. Und es ist einfach nur schön, wie die sich, drehen und bewegen und, ja. So. Und diese Innigkeit, die will der Herr. So. Und auch diese Innigkeit, die beim Festmahl da ist, wo es reichlich gedeckt ist. Es ist von allem da. Es ist von allem da. Und ich war ja letztes Wochenende in Bad Boll, das Encounter-Wochenende, also Encounter-Begegnung. Und eins, was ich da auch mitgenommen habe, ist, in Jesus ist immer alles da, was ich brauche. Und was brauche ich denn wirklich? Frieden, Beharrlichkeit, Freude. Freude. Und die ist da, die ist da. Die ist einfach da, weil unser Herr nämlich Freude ist. So. Es gab eine Einheit, da waren ja auch immer zwischendurch Lehreinheiten. So, der Pastor wollte eigentlich erzählen, so, was sind die Einfallstore von den Dämonen? Und er stand da. So, die Freude im Herrn ist unsere Stärke. So, und irgendwie, der im Himmel thront lacht. Die ersten fingen auch an zu lachen. Und so machte sich so eine Lachsalbung breit. Und er brauchte nur einen Satz sagen, so, ja, Freude, die Dämonen mögen keine Freude, dann hauen die ab. Schwumps, der ganze Saal schon wieder in der Lachsalbung. Das war die Einheit, eine Stunde lang. Dass er da stand, wir gelacht haben und die Freude im Herrn sich breit machte. Wow, der Herr will, dass wir heraustreten aus diesem Ernst. Weil es ist alles vollbracht. Er hat den Sieg errungen. Und was er will, ist mit ihm im Licht wandeln. Das hat er mir für heute hier aufs Herz gelegt. Er will mit uns im Licht wandeln. Und so wie es im ersten Johannesbrief steht, in 1:8-10. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und auch an euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis. Und wo Licht ist, ist Freude. Halleluja. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Und markant ist hier eine Fußnote, so bei diesem und doch in der Finsternis wandeln. Und gemeint ist da Sünde, Unaufrichtigkeit, Unbußfertigkeit. Es geht auch um die Unaufrichtigkeit. Und das ist tricky. Das ist tricky. Weil sobald wir aus dieser Aufmerksamkeit, diese Sensibilität für Gott rausrutschen, also dieser Sensibilität, wie sie im Tanz einfach ist, wieder rausrutschen, so kann uns wieder der besiegte Feind versuchen, irgendwas einzureden. Sollte Gott dir wirklich alles schon gegeben und bist du wirklich würdig und all diesen Plumperquatsch. Und wo er uns auch versucht zu touchen, das ist wie so Krähen, die über den Kopf fliegen, so ist Ärger. Ärger und Wut. So. Ärger und Wut. Und das ist wichtig, sensibel zu sein. Oh, wo ärgere ich mich gerade? Das können wir nicht verhindern, dass das Ärger kommt. Das ist wie, Luther hat mal gesagt, ich kann nicht verhindern, dass die Krähen über meinem Kopf fliegen, aber dass sie ein Nest bauen, kann ich verhindern. Und so ist es, finde ich, auch mit den Ärgergedanken. Das sind können kleine Momente sein. Ich jetzt gerade bei der Arbeit auch gehabt. Eine Kollegin, die da was reingetragen hat, was verändern wollen und wo so der Gendergeist dahinter steht und ich da total bescheuert fand und pipapo und die Teambesprechung war längst vorbei. Das hat auch nur 5 Minuten gedauert, das Thema oder sonst wie was. Wahrscheinlich hat mich das schon geärgert. Und dann, Mann ey, ja, und jetzt dringt er da auch vor, der Gendergeist und sonst wie was. Und wir konnten es nicht mal richtig besprechen. Und die Leitung ist da gleich eingesprungen, ja, machen wir so. Und ich bekam es nicht unter den Füßen. Ich bekam es in dem Moment unter den Füßen, wo ich vergeben habe. Der Kollegin vergeben habe, dass sie reingetragen hat. Der Leitung vergeben habe, dass sie da mitgeht. So, ja, die leben ja auch in einer gefallenen Welt. Halleluja. Und wer hat das ganze Thema denn im Griff? Doch nicht ich. Er hat's im Griff. So. Das, was ich tun kann, ist wirklich, ja, da geistig reinzusprechen. Halleluja, das ist Jesusland. Und alles, was weniger ist als Gott, bleibt außen vor. So. Das ist die Lösung. So, aber nicht mich über die Kollegen aufregen oder in den Ärger zu gehen. Weil Ärger trägt in sich immer ein Urteilen. Urteilen und verurteilen. So, da ist irgendwas falsch. Und schon bin ich in der Beurteilung und ich rutsche aus der Sensibilität mit ihm raus, sondern meine Aufmerksamkeit geht immer mehr dahin, so was denn falsch ist. Das muss anders werden, das muss weg. Völlig falscher Weg. Falscher Weg. Und gleichzeitig tricky. Weil im Lukas steht auch, das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so ist auch dein ganzer Leib Licht. Wenn es aber böse ist, ist auch dein Leib finster. Oder, das ist die Schlachterübersetzung, oder in Hoffnung für alle, die gefällt mir noch mal mehr. Durch die Augen fällt das Licht in deinen Körper. Wenn sie klar sehen, bist du ganz und gar von Licht erfüllt. Wenn sie aber getrübt sind, ist es dunkel in dir. Deshalb achte darauf, dass das Licht in deinem Innern nicht erlischt. Wenn du es einlässt und keine Finsternis in dir ist, dann lebst du im Licht, so als würdest du von einer hellen Lampe angestrahlt. Auge, wohin geht mein Auge? Und zwar mein Herzensauge. Wohin ist das ausgerichtet? Weil das lasse ich hinein in mir. Und wenn ich mein Herzensauge ausrichte auf eine Situation, wo der Feind mir Ärgergedanken angeboten hat, die angeboten, Krähen, genau, die Krähen, so. Es ist meine Wahl. Worunter, wo ordne ich mich unter? Unter die Wahrheit des Herrn? So, der will mit mir tanzen. Bleibt mein Auge auf ihn ausgerichtet. So. Und scheltet den Feind. So. Oder der, ne? Oder lehnt das Angebot einfach dankend ab. Nein. Nein. Nein. Es unterbinden. Was wir im Himmel binden, ist auch auf Erden gebunden. Was wir im Himmel lösen, ist auf Erden gelöst. Ich habe jetzt nochmal gerade mehr gelernt, auch dieses Wort mit dem Binden, das konnte ich noch nicht so fassen. Binden heißt unterbinden, ausschließen. So. Was wir also ausschließen, das ist ausgeschlossen. Und wenn wir diese Krähengedanken ausschließen, dann sind sie ausgeschlossen. So. Und wenn wir in diesen Ärger reinrutschen, wir können uns lossprechen. Das ist sogar der einzige Weg. Lukas 6, 37. Und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt. Und jetzt kommt's. Sprecht los, so werdet ihr losgesprochen werden. Weil ich glaube, unsere Seele braucht immer etwas, was sie aktiv tun kann. Ja, ich kann aufmerksam sein, oh, urteile ich jetzt gerne? Ja, gerne, genau. Gerade so. Das ist wichtig, da sensibel zu sein und wachsam zu sein. Bloß ich brauche ja etwas, was tue ich denn, damit die Krähen kein Nest bauen? Ich spreche los. Ich spreche und lossprechen heißt, ich vergebe den Kollegen, dass die sich mit den Gedanken eins gemacht haben. So, und ich bin wieder frei. Schau auf ihn und er kann durch mich wirken. Dann bin ich nämlich frei, geistig zu wirken. Und das Licht in mir strahlt heller und heller auf. Das wird an dem Ort wirken. So, bis der ganze Leib wirklich in diesem Licht steht und er strahlt und erleuchtet ist. Dass das Licht auf dem Leuchter ist. Und nochmal Lukas 8, 16 bis 18. Niemand aber, der ein Licht anzündet, bedeckt es mit einem Gefäß und stellt es unter ein Bett, sondern er setzt es auf einen Leuchter, damit die, welche hereinkommen, das Licht sehen. Denn nichts ist verborgen, das nicht offenbar werden wird, und nichts ist geheim, das nicht bekannt werden und an den Tag kommen wird. So habt nun Acht, wie ihr hört, denn wer hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, von dem wird auch genommen werden, was er zu haben meint. Wir haben das Licht. Wir haben das Licht. Und in dem Licht können wir uns von den Anflügen der Welt absondern. Dahin ist wichtig, uns zu verhärten oder Immunität aufzubauen, weil wir das Licht haben und sensibel immer wieder für Jesus zu sein. Ah, der will gerade mit tanzen, also tanze ich. Oder ins Gespräch gehen. Boah, das hat mich so getroffen, die Worte, die ich gehört habe. Das heißt ja nicht, dass wir sowas ignorieren sollen. Damit zu ihm gehen. Ich weiß, am Anfang, als ich vor 10 Jahren, so hatte ich auch Gespräch mit Jesus. So, und ich sagte zu ihm, boah, irgendwie ist das Leben hier auf Erden aber auch echt mühselig. Das ist ne, mit all diesen Gegebenheiten in dieser gefallenen Welt. Es ist mühselig. Und er antwortete, ja, ich weiß, ich war auch da. Und das hat mir so gut getan, dass er nicht da sitzt und jetzt erwartet, hey, Enno, toll, prima, easy going. Nein, das ist müßig. Deshalb hat er uns ja den Heiligen Geist dagelassen, damit wir in allen Situationen Trost finden, damit wir in allen Situationen jemanden finden, mit dem wir sprechen können. Und er hat immer eine Weisheit. So wie Christina es auch schon ansprach. So. Mal ist es wirklich der Trost, mal ist es die Weisheit, die uns aber wieder den Blick öffnet. So, damit wir mit ihm verbunden bleiben. Die Wut, die will uns gegenüber Gott verhärten. So. Absondern. Das ist das, was da passiert, weil da ist immer ein Urteil drin. So, und wenn ich anfange zu urteilen, dann überlasse ich es nicht mehr Gott. Ich schaffe Distanz zwischen Gott und mir. Und das ist wichtig, dass wir da wachsam sind. Und wenn es dann da ist, einfach erkennen, benennen, okay, ab zu dir, Jesus, so, nicht verurteilen. Und was er mir auch aufgetragen hat, das können aktuelle Situationen sein, das kann aber auch ganz alte Situationen sein, wo wir eigentlich in Wut geraten sind, weil uns die Eltern nicht so gesehen haben, wie wir es gebraucht hätten als Kind. Das kann sogar auch in der Gemeinde sein, weil vielleicht noch eine Lehre da war, die nicht so selbstverständlich gesagt hat, hey, geh zu Jesus, da bekommst du alles, was du brauchst. Und wir erkennen mehr und mehr die Wahrheit und sind ärgerlich und wütend. Ja, sag kurz Ja zu der Wut und dann geh zu Jesus. Erzähl ihm von deinem Leid und Schmerz oder wie sehr du es bedauerst, das erst jetzt zu erfahren. Ach, so geht das mit dir, Jesus. Also bewahr dich davor, dich zu verdammen oder in eine Scham zu gehen und das nicht mit Jesus zu besprechen. Er ist derjenige, mit dem du das sprechen kannst. So, und dann empfange seine Antwort, damit da kein Krähennest entsteht. So, und das ist so wesentlich, das war gerade auch, also das hat er mir sehr aufs Herz gelegt, gerade so das, wo eine offene oder verdeckte Wut ist. Weil also Wut, entweder bricht die sich an, also dann und zerstört alles, oder der andere Weg ist auch, dass wir versuchen, die zu kontrollieren. Ich habe neulich gerade eine Definition von Depression gehört. Das ist ein Zustand, ist nicht eine Krankheit, ist ein Zustand, wo es erfolgreich gelungen ist, Wut und Aggression zu unterdrücken. So. Das ist nicht, was Gott will. Jesus ist für alle Wut ans Kreuz gegangen. Er war entstellt am Kreuz, weil diese Wut so zerstörerisch gewütet hat. Bloß in der Wut ist auch die pure Lebenskraft. Es geht darum, sie in Bahn zu lenken. Und die lenken wir in Bahn, je mehr wir in Beziehung und Bindung sind mit Jesus, mit Gott, Jesus, Heiligen Geist, weil dann haben wir diese Ruhe, diesen Frieden und wissen, was zu tun ist. Dann kommt das von ganz von selbst. Ach, ruf mal gerade bei dem an. Und am anderen Ende meldet sich eine Stimme. Boah, ist toll, dass du gerade anrufst. Das können wir nicht kreieren, das ist übernatürlich. So, und dass wir mehr und mehr dieses übernatürliche Handeln natürlich wird, also selbstverständlich wird für uns. Und das braucht dafür, dass wir eben ganz im Licht wandeln, so uns bereinigen lassen von Dingen, die uns in die Finsternis ziehen könnten. Und da wirklich auch aufrichtig zu sein, boah, das hat gerade eine Wut ausgelöst bei mir. Oder da ist noch aus der Kindheit oder aus der Gemeinde oder aus der Arbeit oder aus der Partnerschaft eine Wut in mir. und damit zu Jesus zu gehen. Herr, hilf mir, dass ich mich davor bewahre, jetzt ins Urteilen zu gehen. Hilf mir, das hat mir wehgetan. All das, dafür ist er da, dafür hat er ein Ohr und das brauchen wir. Es ist an uns, es zu tun. So, und das braucht manchmal, glaube ich, auch wirklich Mut, das sind wir nicht gewohnt. Und doch ist es so wichtig und wesentlich, das, was zu tun. Er ist da und damit, und das macht uns doch auch nochmal viel freier, mit ihm zu tanzen. Er ist für beides da, für Tanz wie auch, also für Sonnen- und Regentage. Halleluja, Halleluja, Amen, Amen. Ja. Als du zu Jesus Ja gesagt hast, da hast du nicht nur die Seite gewechselt, also nicht von dieser Seite auf diese Seite, sondern du hast das Reich gewechselt. Und damit hast du auch das gewechselt, was in dem einen Reich so normal war, gegen ein Reich, das du vielleicht immer noch nicht vollständig zu Ende verstanden hast. Wie da sozusagen die Gesetzmäßigkeiten sind. Natürlich ist es in der hier unerretteten Welt, sag ich jetzt mal, ja völlig normal, sich aufzuregen. Ärger, Wut, wirklich dem ganzen Ausdruck zu verleihen und sich auch mit Leuten darüber so richtig Langzeit unterhalten zu können. Und möglichst auch noch dem Arbeitskollegen das auch noch erzählen, wie geht es dir? Und dann kommt das so, boah, so volle Kanne raus, ja? Das ist doch normal. Und da der Teufel dieses Reich unter seiner Herrschaft hat, auch wenn er besiegt ist, aber Sieg geht erst mit Jesus, ist es doch so, dass du, wenn du dich in diesem System hier befindest, du wirst hier geboren, in irgendeine Situation hinein, und da bist du ja unter Sklaverei. Sind wir uns da einig? Ja, gut. Und in dieser Sklaverei herrschen Gesetze und Sachen, die dich dazu bringen, dass du wirklich wütend werden kannst, sauer, genervt, ohnmächtig, also das ganze Programm negativ sozusagen, weil du dem ja hilflos irgendwie ausgeliefert bist. Was willst du machen, wenn deine Eltern einfach total miserabel drauf sind in so einer Situation? Ganz schwierig. Du wirst da Entscheidungen treffen, oder? Jeder hat da Entscheidungen getroffen. Was wir allerdings nicht berücksichtigen, ist, dass das, was wir hier an Entscheidungen getroffen haben, zum Beispiel, dass zum Beispiel, was weiß ich, meinetwegen Männer immer nur nicht gut sind. Oder dass mir hilft sowieso keiner. Das ist völlig zwecklos. Oder ich kann machen, was ich will. Das bringt sowieso nichts. Ich streng mich an, damit die mich mal sehen. Und dann strengen die sich so dermaßen an, dass die total anstrengend werden. Und alles nur, weil hier der Teufel regiert. Und weil er will, dass da richtig schöne Nester gebaut werden. Hier drin. Die sind nämlich gar nicht auf unserem Kopf, sondern die sind da drin. Und dann betrittst du dieses neue, wunderschöne Reich, von dem wir hier die ganze Zeit erzählen. Und da herrschen völlig neue, andere Gesetze. Und das wird dir dann so langsam auch klar, wenn du anfängst, in dem Buch zu lesen. Oder wenn du da nur mal ein bisschen drüber nachdenkst, wie Jesus das da so gemacht hat, ne? Da merkt man schon, da kommt da so eine Sünderin und der macht nicht das, was die da machen würden, ne? Sondern der macht da ganz was anderes. Der spricht davon, ich vergebe dir und mach das einfach nicht weiter. Und du denkst, ey, Moment, Moment, Moment. Versteht ihr? Und schon steht ja auch in uns was auf. Und wenn diese Dinge, die dort passiert sind, die Dinge, die da passiert sind und die Entscheidungen, die du da getroffen hast, haben Auswirkungen auf deine gesamte Lebensstraße, wenn du nicht mit Jesus und diesem fantastischen Kreuz das beendest. Dann zieht sich das durch dein gesamtes Leben. Und du merkst es manchmal sogar gar nicht, weil du das so gewohnt bist, da drin dich zu bewegen, dass du das gar nicht mitkriegst sozusagen. Und ich hatte mir hier aufgeschrieben, finde den Fehler. Kennt ihr, also es gab früher ja diese, gibt's immer noch, die hört zu, da ist auf der Rückseite so ein Bild, Original und Fälschung. 10 Fehler suchen Sie bitte jetzt. Und was machen wir da? Wir vergleichen das Original mit der Fälschung. Wo ist denn auf dieser Seite das Original? Das Original ist beim Herrn. Das Original ist zum Teil sogar aufgeschrieben in einem Buch. Versteht ihr? Das Wort ist die Wahrheit. Und weil es Wahrheit ist, hat es auch Kraft. Nämlich den Kram da zu zerstören. Aber dazu muss ich ja überhaupt erstmal den Fehler sehen. Preist den Herrn für den Heiligen Geist. Der ist nämlich extra dafür gekommen, um uns die Augen zu öffnen. Der ist für dieses Licht zuständig. Ja? Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, nämlich Dinge tun, die eigentlich gar nicht hier hingehören, dann lügen wir. Das ist harter Tobak, oder? Und tun nicht die Wahrheit. Um es anders auszudrücken, wir nutzen die Wahrheit nicht. Versteht ihr? Wir benutzen die einfach nicht. Oder wir kennen sie vielleicht auch nicht, je nachdem. Wir handeln einfach nicht gemäß der Wahrheit. Wir sprechen nicht gemäß der Wahrheit. Wir bekennen sie nicht. Aber die Wahrheit ist dazu da, um dich zu erlösen. Und wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, also er ist ja im Himmel, da ist sowieso nur hell, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi reinigt und befreit uns von aller Sünde. Ich möchte nochmal betonen, für viele Leute ist dieses Wort Sünde immer schwierig. Ich habe mir angewöhnt, immer Klammer auf und Klammer zu machen in meinem Buch, wenn ich mal was aufschreibe, dass es darum geht, ihm nicht zu vertrauen. Das ist Sünde. Ihm nicht zu vertrauen ist Sünde. Seinem Wort nicht zu glauben, dass es irgendwie was mit dir macht und irgendwie dich positiv beeinflusst, sondern einfach das Vertrauen nicht auf ihn zu setzen, sondern auf alle irgendwelche Hilfsmittel, die du hier auch schon angewendet hast. Denn jeder, der hier wirklich Schwierigkeiten hatte, also richtig schwierige Schwierigkeiten in seinem, ich sag mal, früheren Leben, und vor allen Dingen auch in seinem kindlichen Leben, der hat hier Entscheidungen getroffen. Man muss nämlich irgendwas entscheiden, wenn man mit so komischen Eltern zusammen wohnt zum Beispiel. Und man kann da unterschiedlich entscheiden. Aber man entscheidet. Und da man ja hier entscheidet, in der Sklaverei, ist übrigens ganz egal, was du da entscheidest, es ist in jedem Fall Selbsterlösung. Es ist in jedem Fall etwas, was du dir erdacht hast, was du jetzt tust. Ich hasse die einfach. Die sind so scheiße, dass man die einfach nicht lieben kann. Und das würde ich hier in meinem Herzen, das sage ich auch nicht laut, aber das denke ich zum Beispiel. Und hier, wenn du dich dann hier befindest, und du ziemlich genau schon vom Wort her weißt, dass das mit dem Hass und so, das ist hier auch nicht angesagt, dann verpasst du dir hier womöglich auch noch ein Pflaster und hier drin brodelt es. Und wenn dann irgendeine Situation kommt, irgendeine, manchmal kommt sogar das Wort Gottes vorbei. Uiuiuiui, das ist wie ein Hammer, sag ich euch. Oder es ist wie so ein, das schneidet so gerade. Da merkst du richtig, wie die Wut hochkommt und wie sagt, Moment, stopp, so einfach kann es nicht sein, dass nix, null, aus. Und schon regt sich irgendeiner auf und hat vergessen, dass er ja eigentlich sich ein Pflaster verordnet hatte. Wie kommen wir aus diesem, ich sag mal, gefühlten Schlamassel denn raus? Versteht ihr? Das habe ich am Anfang sowieso schon gesagt. Es gibt hier nur einen einzigen Weg. Wir müssen das Original erstmal sowieso kennen. Und das Original ist unser Wort Gottes und alle Verheißungen, die da drin stehen. Wenn ich nicht weiß, was es hier für Möglichkeiten gibt, dann kann ich auch nicht richtig in dieser Welt agieren. Okay, du kannst in diesem Reich dich einfach bewegen. Und das liegt daran, dass natürlich Jesus alle Schuld, jeden Fehler auf sich genommen hat. Und du dich hier trotzdem frei bewegen darfst. Ja, weil sonst würdest du hier nämlich auch echt Schwierigkeiten kriegen. Und dann denkst du, nee, zum Vater kann ich ja nicht gehen. Der hat jetzt irgendwie ganz schlechte Gedanken über mich und so. Alles Quatsch. Das ist nur geboren aus dem hier. Weil du hier noch so denkst. Und weil du das ja auch schon erwähnt hast. Ne? Da muss ein Shift in den Gedanken her. Die Bibel nennt das Buße oder Metanoia, dass tatsächlich ein Umdenken stattfindet. Wie man denn da rauskommt. Und das Kreuz ist ein wichtiges Momentum. Aber ich möchte noch mal Sachen sagen wie, es gibt ja Gefühle, richtig? Und wir sind auch so gemacht worden von Gott. Und wenn du auf dieser Seite hier Gefühle hast, zum Beispiel hilflos oder kraftlos oder müde oder genervt oder mutlos oder sauer oder sonst was, dann komm doch nicht in Selbstverdammung, sondern lass doch mal das Licht des Geistes darauf scheinen und mal überleg doch mal, wo ist denn das überhaupt geboren worden? Wo ist denn dieses Gefühl, und das hat immer mit da zu tun, wo ist das geboren worden? Wo ist das praktisch, wo habe ich mich selber erlöst, wo habe ich selber irgendwas mir hingebastelt? Diese Gefühle sind ja da. Und es gibt ein Gesetz, und das gilt in beiden Bereichen, Sprache. Dieser Apparat hier, der kann sprechen und der spricht grundsätzlich davon, wovon dieses Herz voll ist. Immer. Auf dieser Seite ist das so und auf der anderen Seite ist es auch so. Der spricht, wovon es voll ist. Und der Teufel kennt dieses Gesetz. Und deshalb will er auch, dass wir da immer so eine bescheuerten Bekenntnisse machen. Nun kannst du hier nicht anders auf dieser Seite. Du bist ja in Sklaverei. Was willst denn du hier auch tun? Ja, irgendwas musst du ja entscheiden. Manchmal entscheidet man noch so einigermaßen tugendhafte Sachen. Aber in Wirklichkeit hat es alles mit Selbsterlösung zu tun, weil hier auf dieser Seite ist Jesus ja nicht. Aber hier ist es ja so, dass du diese Worte immer noch auf deinen Mund bringen kannst. Ich befinde mich in diesem Reich und trotzdem kann ich hier irgendwelchen Blödsinn reden. Und das weiß der Teufel ganz genau. Und wenn er mich hier nicht dazu kriegt, ich habe ja lange Zeit jetzt hier mehrfach über die neue Schöpfung gesprochen, hier ist ja die neue Schöpfung. Die neue Schöpfung kann er in sich selbst so nicht vernichten oder umwandeln oder so. Aber was er kann, ist, dich hier trotzdem noch in Sklaverei zu halten, indem du irgendwelchen Lügen glaubst oder irgendwelche Sachen, irgendwelche Bekenntnisse, die du hier gemacht hast. Du bist nämlich gefangen durch das, was du mit deinem Mund sprichst. Und das weiß der. Also muss ich hier versuchen, auf dieser Seite ein anderes Bekenntnis hinzukriegen, was mit dem Wort Gottes übereinstimmt und mit der Wahrheit übereinstimmt. Und nur dann, wenn ich dann sage, stopp, Moment, du willst hier mir irgendwas einflüstern, ja, dass ich hier hilflos bin, da kann ich ja nur lachen. Ich bin hier nicht hilflos und ich weiß auch genau, warum das so nicht ist, weil ich nämlich das Bibelbuch habe und weil das da drin steht. Oder weil das irgendein Prediger gesagt hat oder irgendeiner auf YouTube hat mir das auch erzählt. Also ich weiß, das stimmt schon mal nicht. Und dann hast du ja aber trotzdem in dir vielleicht noch dieses Gefühl von Hilflosigkeit. Und das war das, was ich vorhin schon gesagt habe, wir müssen ehrlich sein. Wir kleben uns hier nicht ständig ein Pflaster über den Mund und tun so, als wenn wir hier, und jetzt komme ich wieder zu dieser wunderbaren Bibelstelle, dann sagen wir, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, wandeln aber in eine Finsternis. Versteht ihr? Es geht nämlich. Und dann fühlen wir uns nämlich gar nicht wirklich frei. Dann fühlen wir uns eigentlich immer noch versklavt. Aber deine Worte haben dich versklavt. Und das weiß der Teufel. Und deshalb müssen wir sehen, dass wir unsere Worte mit dem Wort Gottes in irgendeine Übereinstimmung kriegen. Und ich habe mir hier so ein paar Sachen aufgeschrieben, wo ich dachte, ja, wie macht man denn das jetzt nun sozusagen am besten? Oder wie kriege ich das hin? Es nützt nämlich auf dieser Seite auch nichts, wenn du, bleiben wir mal bei hilflos, ja? Wenn ich weiß, ich bin ja gar nicht hilflos. Aber der Tag vergeht und ein neuer Tag kommt und wieder steigt dieses Gefühl hoch. Hilflos zum Beispiel. Dann kann ich nicht sagen, gestern hatte ich das mit Jesus schon besprochen, dass es so im Wort steht und dass es nicht stimmt. Das ist schon mal nicht schlecht, sag ich jetzt mal, wenn du dich daran erinnerst, dass du das gemacht hast. Das ist wirklich hilfreich. Aber oft kommt dieser Gedankensprung gar nicht. Dein Bekenntnis, was du hier sprichst, muss kontinuierlich und durchgängig mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Solltest du zwischendurch in das Gespräch mit deinem Arbeitskollegen eingetreten sein und der dich fragt, wie du dich fühlst, und du dann sagst, ich bin so hilflos, ey, das ist so, zack, hat er dich wieder. Das ist das Einzige, womit der uns permanent zwischen diesen beiden Systemen immer hin und her spielen kann. Ja, und natürlich kannst du wieder hier rüber und du kannst hier wieder ein Bekenntnis machen. Besser ist aber, wenn du einmal ein Bekenntnis erkannt hast, zu Jesus gehst und sagst so, pass mal auf, da bin ich jetzt jahrelang irgendwie drauf reingefallen und auf dieser Seite habe ich mich auch hilflos gefühlt, weil die haben sich da echt nicht um mich gekümmert. Und das war auch nicht schön. Aber jetzt habe ich ja die Seite gewechselt und jetzt weiß ich ja, dass du immer bei mir bist. Das sagt dein Wort. Du verlässt mich nicht. Ich lasse dich nicht und ich verlasse dich nicht. Und ich bin immer bei euch bis ans Ende der Welt. Gibt's ja genug Bibelstellen. Deshalb weiß ich, ich bin hier nicht alleine. Aber es tut mir leid, dass ich mich da drüben mit irgendwelchen Sachen, die ich gesagt habe, selber sozusagen geschützt habe, wenn du so willst. Weil hier brauche ich jetzt deinen Schutz. Du kannst das hier auch nicht machen, dass das Gefühl, also hier konntest du was machen, dass das mit diesem Gefühl irgendwie besser wird. Hier kannst du es nicht tun. Hier bist du vollständig und vollkommen und total auf Christus geworfen. Und das ist der Punkt. Hier musst du zum Beispiel manchmal geduldig warten, bis eine Situation, die du da von da aus hier so gesprochen hast und die du ja auch so schön, sagen wir mal, Familiensysteme, wisst ihr, die man so richtig bescheuert gefunden hat und der Bruder und die Schwester und der Onkel und die Tante und überhaupt und, ne, und das machen wir 20 Jahre lang, dass wir die alle blöd finden und jetzt sind wir plötzlich hier und hier soll jetzt praktisch in einer Sekunde hier alles neu sein. So ist es ja oftmals nicht. Das dauert hier manchmal. Und hier dauern Sachen deshalb besonders lange, weil Menschen nicht erkannt haben, was für Bekenntnisse sie tun. Was hier rauskommt aus diesem Mund. Und was das Zeug immer schön zementiert. Unser Bekenntnis oder unsere Bekenntnisse sind die Straße, auf der dein Glaube seine Ladung transportiert. Das habe ich letztes Mal gesagt. Unsere Bekenntnisse bauen eine Straße, eine Lebensstraße. Das können negative Bekenntnisse sein und das können positive Bekenntnisse sein. Aber wenn die negativen Bekenntnisse hier wirklich, also wenn die Situation hier wirklich schwierig war, dann hat man das Gefühl, man hat eine komplett steinige Straße vor sich. Weil klar, die baust du nämlich selber dahin, diese ganzen Hütchen da, sag ich jetzt mal. Das Bekenntnis baut die Straße, auf der dein Glaube zu der damaligen Zeit und auch zu dieser Zeit die Straße baut. Deswegen ist der Glaube so wichtig und deshalb ist das Bekenntnis auch wichtig. Aber das Bekenntnis muss immer von hier kommen. Es ist übrigens da auch schon von hier gekommen. Es kommt immer aus dem Herzen. Tod und Leben liegen in der Gewalt der Zunge, sagt das Wort. Hallo, das ist heftig, oder? Deshalb ist es so wichtig, dass wir eine Wache vor diesen Mund stellen. Aber nur die Wache alleine, das sagte ich eben schon, nur hier sich Pflaster rüber zu kleben. Niemals sprichst du mit mir darüber, was du wirklich denkst. Und befindest dich mit mir zusammen im Land des Lächelns. Und wie es da drin aussieht, geht niemand was an. Immer nur lächeln. Na, kennt ihr das? Und immer vergnügt. So kommen wir doch da nicht raus. Wir brauchen doch einander. Deswegen brauchen wir einander auch, indem wir das auch miteinander teilen. Und auch mal ehrlich zu uns sind. Richtig? Das ist wirklich wichtig. Und nicht das Pflaster darüber kleben. Einerseits sollst du eine Wache vor deinem Mund haben. Ja. Aber nicht, um das alles niederzuhalten hier, sondern um gegebenenfalls, das hast du erwähnt zwischendurch, heute, ich begegne meiner Familie, heute, oder ich begegne meinem Arbeitskollegen, heute kann ich, wenn ich einigermaßen wach bin hier oben, natürlich sagen, darauf reagiere ich jetzt nicht. Da gehe ich jetzt nicht drauf, dem vergebe ich, ne, das hast du ja erwähnt, da gehe ich jetzt gar nicht drauf. Da kommt so ein Arztbericht, wer hatte da eine Wahl? Bitte, hatte hier irgendeiner eine Wahl, außer dass er sich zum Arzt geht und der schnibbelt da an dir rum oder sonst was, du hast hier gar keine andere Wahl. Aber hier hast du schon eine Wahl. Und wenn hier jetzt so ein Arztbericht kommt oder so eine Prognose oder irgendwie sowas, dann kannst du Nein sagen. Durch deine Wunden bin ich geheilt. Und ich habe an einer Stelle erkannt, dass wenn wir das personalisieren, wenn du das Wort Gottes so personalisierst, dass du dir vorstellst, Jesus steht vor dir und sagt zu dir, ich habe dich geheilt. Das ist ja völlig anders, als wenn du nur von mir zitiert kriegst, Jesaja, durch seine Wunden sind wir geheilt. Wenn Jesus damals vor einer Person stand und da war ein Problem, dann hat er meinetwegen gesagt, deine Sünde ist dir vergeben. Ja, ich meine, da hat doch keiner darüber nachgedacht, ob das jetzt nun stimmig ist, ob das richtig ist oder ob das... Die waren super. Der eine sogar ist, als er durch das Dach gelassen wurde, gleich aufgesprungen und rumgelaufen, weil die Sünde weg war. Ja, oder... Die Frage nach der Heilung, der ging einfach hin, je nachdem, was er gerade gemacht hat, manchmal hier gespuckt, das mache ich jetzt gerade nicht, ne? So bitte nicht, ne? Da hat er denen die Hände aufgelegt und hat gesagt, du bist geheilt. Was ist jetzt anders heute als damals? Ist doch gar nichts anders. Jesus steht nicht mehr in Person vor mir, lebt allerdings in mir. Und wenn ich dir das jetzt zuspreche, dann ist das an dir zu sagen, oh, das Wort, das ist zwar jetzt aus meinem Mund hier, also aus Christines Mund rausgekommen, ist ja aber schriftgemäß und ist jetzt direkt zu mir spaziert sozusagen. Also habe ich jetzt meine Heilung. Denn so war das damals auch. Und manchmal brauchen wir das so persönlich. Und manchmal brauchen wir diese anderen persönlichen Dinge mit Jesus. Ich gehe hin zu Jesus, sage, Jesus, dein Wort sagt, alle, die mühselig und beladen sind, sollen zu dir kommen und du wirst sie erquicken. Matthäus 11, 28. Dann würde ich sagen, pass auf, Jesus, hier bin ich. Ich brauche diese Erquickung, falls ich mich jetzt anders fühle, ne? Und ich werde sie mir nicht mehr ersatzweise besorgen. Weil nämlich das ist, was macht man hier auf dieser Seite und manchmal macht man das auch noch hier auf dieser Seite. Zum Beispiel durch Fernsehen oder Kaufsucht oder Naschen oder Alkohol oder Essen, irgendwelche solche Befriedigungssachen. Dann sage ich zu ihm, nein, das will ich nicht mehr. Ich brauche sie von dir. Bitte vergib mir, dass ich, statt deinem Wort zu glauben, einen Ersatz genutzt habe und nicht bei dir Hilfe suchte. Und dann muss ich an dieser Stelle bereits, weil dann habe ich eigentlich schon was empfangen, weil das Wort ist ja real, dann muss ich hier eigentlich schon anfangen zu danken. Danke für deine Erquickung. Weil ich ja gesagt habe, da hat es noch eine Chance, selber was zu regeln. Hier nicht. Hier bist du abhängig davon, dass er was tut. Und falls du noch in dem Modus denkst, es ist auch sowieso egal, was ich sage, es ist auch ganz egal, was ich hier mache, wenn ich das auf dieser Seite tue, kann ich mir ja auch nicht sicher sein. Fehler. Wer ist schon wieder der nächste Fehler? Versteht ihr? Ja. Deshalb ist das so wichtig, dass wir wirklich das Original wirklich gut kennen und genau wissen, wie wir aus diesen Schlamassel sozusagen rauskommen. Vergebung ist eins der zentralsten Themen überhaupt, die ja immer wieder an dieser Stelle hier drüben dazu geführt haben, dass wir in schwierigen Situationen waren und irgendwie Druck, welcher Art und Form auch immer, Lieblosigkeit, was auch immer, das herrscht hier alles. Und das führt zu Gefühlen und zu bestimmten Mustern, die wir dann sozusagen uns ausdenken. Und da geht es jetzt immer noch darum, wie kriege ich das sozusagen hier unter die Füße? Und das einzige Mittel, das du hier hast, ist ein vollbrachtes Werk von Jesus am Kreuz. Eine Wahrheit, die vom Wort Gottes her so klar ist, klarer geht es nicht mehr. Es ist so wichtig, dass wir klar haben für uns, dass das Wort Gottes Wahrheit ist und keine Lüge sein kann. Es kann nicht lügen. Wenn ich mich da drauf stelle und wenn ich meine Sünden, also mein Nichtvertrauen bekannt habe, dann ist der hier treu und gerecht, ja, und dann vergibt er mir den ganzen Kram und macht das hier für mich in meinem ganzen Seelensystem neu. Die Frage hier stellt sich nicht, ob das Wort Gottes funktioniert oder nicht. Das Wort Gottes muss funktionieren. Denn wenn es das nicht täte, also sozusagen so ein bisschen so wäre, könnten wir, okay, jetzt kann ich einpacken. Da bist du ja hier ständig auf irgendeinem wackeligen Boden, wo du nie genau weißt, kriege ich jetzt was, kriege ich nichts? Ist der Tisch jetzt gedeckt oder ist er vielleicht schläft der, keine Ahnung. Ja, siehe, der Hüter Israel schläft und schlummert nicht. Und so weiter und so weiter und so weiter. Es ist ein ewiges, neues Kapitel, wo du lernst, sozusagen, A, den Fehler zu entdecken, ja, und dann mit dem Wort Gottes auf deinen Lippen Leben hervorzusprechen und nicht Tod. Tod und Leben liegen in der Gewalt der Zunge. Und jedes Mal, wenn wir solche Sachen sagen, dann ist das für den Teufel eine legale Besitzurkunde, die der dir permanent vorhalten kann und sagen kann, ja, das hast du ja ausgesprochen. Und deshalb ist der Stein da jetzt. Und dann beschwer dich bitte nicht über den Stein, den du da hingelegt hast, aber das möchten wir manchmal so gerne. Ja, dann sind wir immer die anderen schuld, die Steine da alle hingepackt haben, die sind aber nicht schuld. Denn in dem Moment, wo du mit Jesus das Wort nimmst, dass er sagt, wenn du mich um was bittest, ne, dann glaub doch mal, dass du das empfangen hast und es wird dir werden. Das hat Jesus gesagt. Wenn du mich also um was bittest, also jetzt nicht um irgendwelchen Unsinn natürlich, sondern schon was mit dem Wort Gottes zusammen, also übereinstimmt, dann soll ich glauben, dass ich das habe. Das ist super wichtig. Dass ich schon weiß, dass ich das habe. Also das war das, was ich eben meinte hier. Das war das, was Jesus gemacht hat. Du bist geheilt. Und ab dem Moment fängt die Person, also wäre sinnvoll, an zu danken, dass sie geheilt ist und schaut natürlich nicht auf den sichtbaren Bereich, weil das ja hier übernatürlich ist, und prüft jetzt mal, gefühlstechnisch gesehen, ob das jetzt schon da ist, ob sich das da schon manifestiert hat. Also wenn es sich manifestiert hat, brauchst du sowieso keinen Glauben mehr. Der ist ja schon da, ist ja ganz einfach. Du brauchst ja hier nur so lange Glauben, bis sozusagen das, was du glaubst, sich ins Sichtbare sozusagen im Sichtbaren zeigt. Du hast es. Du hast es, genau. Du hast es. Und da musst du nicht deine fünf Sinne, sagen wir mal, zu Rate ziehen, wo du ganz genau weißt, das steht mir sowieso von himmlischer Seite zur Verfügung. Ich muss meine 5 Sinne dafür nicht bemühen. Wenn da draußen ein Auto jetzt fährt, muss ich das ja nicht sehen, das kann ich ja hören. Da frage ich doch nicht meine Augen, ob das Auto da draußen ist. Ja, das frage ich mich doch nicht, das höre ich doch. Oder? Wieso kommen wir auf den Gedanken, dass, wenn etwas an himmlischen Orten für mich bereitgestellt wurde, auch wenn meine Augen, also meine 5 Sinne, das noch nicht so wahrnehmen können, ja, aber ich habe ja Glauben, 6. Sinn. Wieso komme ich auf den Gedanken, das mit meinen 5 Sinnen zu überprüfen? Das ist doch Schwachsinn, das machst du doch hier unten auch nicht. Wenn du das Auto da draußen hörst, überprüfst du nicht mit deinem Sehsinn unbedingt, ob da jetzt wirklich in echt ein Auto fährt. Das machst du nicht. Du vertraust diesem Sinn, richtig? Total, wir vertrauen dem Sinn. Und insofern geht's alles darum, dass wir unser ganzes Vertrauen darauf setzen. Auf das, was wir ja wissen vom Wort her. Das brauche ich nicht in Zweifel zu ziehen. Das muss ich auch nicht mit 5 Sinnen sozusagen ergründen. Oder ich muss mir nicht überlegen, ob das jetzt die Wahrheit sein kann, weil es ja noch nicht hier ist. Ja, wenn es hier ist, brauche ich da überhaupt nicht mehr drüber nachzudenken. Den Glauben brauche ich doch nur, solange es noch nicht im Sichtbaren ist. Solange brauche ich den. Und solange hat der auch seine Wirksamkeit. Halleluja. Das Leben ist relativ einfach, wenn man mal kapiert hat, was diese Worte hier in diesem wunderschönen Buch alle so sagen und worum es hier eigentlich geht. Dass du etwas hast. Du bist bereits Besitzer, du bist bereits Erbe, du bist bereits versetzt an himmlische Orte, du bist, was weiß ich, erlöst, du bist versorgt, du bist und so weiter. Das sind doch die Tatsachen des himmlischen Reiches. Und das ist das, was ich habe. Ich bin Besitzer. So, und da kannst du gerne kommen und mir gerne auch was anderes erzählen, weil du vielleicht jetzt hier so guckst und sagst, wo jetzt genau? Dann sag ich dir, zunächst noch da. Ist aber schon, das Paket ist schon auf dem Weg, ist ungefähr schon hier. Kann ich immer noch nicht sehen, aber ich habe es bestellt und es kommt. Ist in Zustellung sozusagen, genau. Halleluja. Der etwas besitzt, weiß genau, dass er es besitzt. Und er hat manchmal sogar auch eine Urkunde, die er vorzeigen kann. Ich habe ein ganzes Buch voll Urkunden. Ja, du auch. Du hast ein ganzes Buch voll Urkunden. Halt sie doch einfach mal hoch. Halt sie doch dem Teufel mal vor seine Nase, dass er mal geläufig lesen kann, was hier, mir gehört, seitdem ich zu Jesus Ja gesagt habe. Halleluja. Was ist? Darum geht's. Preis dem Herrn. Wir werden uns hier noch längere Zeit darüber informieren, bis wir das auswendig singen können, wie das funktioniert in diesem Reich. Da muss man nämlich drüber informiert werden. Es gibt nämlich noch eine Sache, die der Teufel besonders gerne macht, wenn er schon das hier nicht mehr richtig ändert. Er kann das ja nicht ändern, aber er kann zum Beispiel so Sachen dazwischen mischen, wie Religion zum Beispiel. Ganz beliebt. Nämlich dieses, wir strengen uns jetzt hier alle mal an. Jawohl! Und wenn wir uns anstrengen, dann kommt vielleicht auch ein Paket. Aber wenn wir uns nicht genug angestrengt haben, kommt leider keins. Versteht ihr? Das ist das ganze Ding der Religion. Ja? Oh, du hast 1 der 10 Gebote nicht beachtet. Oh, heute keine Sprechstunde. Großes Problem in der Religion. Das ist uns sowas manchmal, wer aus der Religion kommt, sowas von eingetrichtert worden. Und sowas von falsch. Also Fehler. Finde den Fehler. Den findest du nur mit dem Wort, sonst findest du den nicht. Du musst das Original angucken. Sonst wirst du niemals wissen, ob das, was ich jetzt sage, hier die Wahrheit ist. Ja? Aber es ist die Wahrheit, aber ich meine jetzt, das ist doch so. Der Teufel kann nicht verhindern, dass diese neue Schöpfung eine neue Schöpfung ist. Er kann aber alles Mögliche tun, um uns weiter zu täuschen, dass wir irgendwas nicht kriegen oder nicht haben oder was weiß ich. Und schön anstrengend. Genau, ist aber hier nicht anstrengend, weil du musst ja nur zu Jesus gehen und mit ihm einfach in ein Gespräch kommen. Dann wird automatisch, wenn du wirklich mit den dreien im Gespräch bist, du musst ja nicht mit allen drei gleichzeitig reden, such dir einfach einen von denen aus, mit denen es am besten funktioniert. Und dann sprichst du mit denen und dann werden die dir immer irgendeine Antwort geben. Und wir helfen einander auch dabei, ja, diese Stimme besser herauszufiltern. Und manchmal ist es gut, wenn du mit jemandem zusammen einfach da sitzt und dann erzählt der dir was und du darfst ihm einfach die Wahrheit sagen. Dann muss ja nicht Jesus machen. Bist du das Sprachrohr. Ist auch super. Halleluja. Ja, ihr seid bereit, ne? Euch immer wieder neu auf diesen Weg zu machen. Wahrheit gegen Lüge. Und dann wirst du den Sieg haben. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Preist dem Herrn. Amen.